high. Hört den Teufel reden. Oh ja, ja, komm und fühl dich gut dabei. Sie sind tausend Farben schweben. Die Nacht liegt an, es geht wieder los. Schminken ihre Lippen ganz famos. Das Geld muss rein, es wird schon gehen. Sie braucht nur schnell mal an der Ecke stehen. Sie geht zur Arbeit jede Nacht. Aus ihren Träumen voll erwacht. Nur ein paar Jahre, dann ist Schluss. Am Ende kommt.